23 Ziele, viele offene Fragen. Aber auch bei den als eindeutig positiv zu verbuchenden Zielen im Gipfeldokument gibt es noch viele Fragen zu klären. Etwa beim 30x30-Ziel, das als globale Vorgabe formuliert wurde. Demnach sollen bis 2030 global 30% der Erdoberfläche geschützt sein, aber nicht unbedingt pro Land. Wer muss also wie viel und wie schützen? Wie ist die Formulierung effektiv geschützt und gemanagt zu verstehen? Wer kontrolliert in welchen Zeiträumen und auf welche Weise, ob die Biodiversität in diesen Gebieten tatsächlich erhalten bleibt? Wie ist mit der neuen Kategorie der OECMs Other Effective Area-Based Conservation Measures oder weiteren flächenbezogenen Schutzmaßnahmen umzugehen? Der Begriff bezieht sich auf Gegenden, die außerhalb von ausgewiesenen Schutzgebieten liegen, in denen aber aufgrund von Bräuchen, Traditionen und Gewohnheiten pfleglich mit der Natur umgegangen, Nachhaltigkeit im Alltag gelebt wird. Doch wie identifiziert man solche Gebiete? Woran erkennt man sie? Auch nach dem Gipfel in Montreal gibt es dazu mehr Fragen als Antworten. Klar ist bisher, dass die OECMs eine Möglichkeit darstellen, zum Teil Jahrtausende alten, aktiv betriebenen Naturschutz, häufig lokaler und indigener Gemeinschaften, anzuerkennen und auch finanziell zu unterstützen. In einem Staat wie Gabun etwa, der zum biodiversitätsreichen Kongo-Becken gehört, in dem sich das zweitgrößte Regenwaldgebiet nach dem Amazonas befindet, wäre es angezeigt, vielleicht sogar mehr als 30% unter Schutz zu stellen. Im Kongo-Becken leben rund 400 Säugetierarten, darunter Waldelefanten, Gorillas und Schimpansen sowie etwa 1000 Vogelarten. Nach Weltbank-Angaben stehen in Gabun derzeit etwa 22% der Landfläche unter Schutz. Das ist schon mehr als der weltweite Durchschnitt von 17%. Doch gemessen an der Artenvielfalt und ihrer Bedeutung für die globale Biodiversität eigentlich nicht genug. Vor diesem Hintergrund wären sicher selbst 40% oder sogar noch mehr sinnvoll. Natürlich gibt es auch dort wirtschaftliche Interessen in Bezug auf Tropenhölzer, tierische Produkte und Bodenschätze. Das heißt, Gabun müsste von der internationalen Gemeinschaft bezahlt und entschädigt werden, damit es seine wertvollen Wälder intakt lässt, Nutzung nur in einem engen und klar definierten Rahmen gestattet und vielleicht sogar noch über das 30%-Ziel hinausgeht.